Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, ein Zeichen der Zeit, Geschichtsvergessenheit. Wir wollen heute etwas dagegen tun, gegen die Geschichtsvergessenheit. Anders ist uns ein Zitat von Helmut Schmidt gewesen, der ja jetzt gerade auch wieder mit neuer Freundin nochmal so richtig durchstartet. Der hat nämlich in einer Dokumentation über die Honeckers gesagt, in 30 Jahren wird niemand mehr den Namen Erich Honecker kennen. Das ist nun ganz gerecht nicht, weil von Honecker stammen zum Beispiel auch Zitate wie dieses. Von einer Krise in die andere stolpert, sichern wir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine stabile Entwicklung unserer Volkswirtschaft. Beweisen auch auf deutschem Boden, dass der Sozialismus siegreich ist und dass ihm, nur ihm, die Zukunft gehört. Herr Göbel, also das mit den Krisen hat ja gesessen, aber der zweite Teil war nicht ganz so zutreffend. Das bringt mich auf ein Zitat von Winston Churchill. Der hat mal gesagt, oder es wird ihm zugeschrieben, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Die Familie Honecker in Zitaten im Marabu-Flashback und musikalische Familien hier. Oasis, Fucking in the Bushes. Liam und Noel Gallagher gehen ja jetzt getrennte Wege. Damals aber, zu Zeiten des Albums Standing on the Shoulder of Giants, haben sie noch zusammen mit ihrer Band Oasis gemeinsam in den Büschen gehockt. Einigkeit ist schön, besonders auch bei Familien. Ein gutes Beispiel dafür die Familie Honecker. Unbelehrbar, aber wenigstens einig. Hier Zitate zum Ende der DDR. Meines Erachtens ist natürlich ein großer Irrtum, dass man annimmt, dass diejenigen, die in Leipzig Sprechchöre machten, wir sind das Volk, und sich anderswo rührten, dass sie den Umschwung in der Deutschen Demokratischen Republik herbeigeführt haben. Man muss dieses geschichtliche Bild muss man natürlich zurechtrücken. Ich habe vor kurzem gelesen eine Schilderung über einen Spaziergang von Herrn Schwarznase, der ja inzwischen Sozialdemokrat geworden ist, an der Küste des Schwarzen Meeres im Herbst 1984, das heißt noch zur Zeit von Tschernenko, in dem man sich darüber geeinigt hat, dass also man alles ändern muss, hier in der Sowjetunion und auch woanders, Aber später, in den jetzt veröffentlichten Memoiren, schreibt er, dass schon 1986 er zur Schlussfolgerung gekommen sei, im Rahmen dieser Gesamtentwicklung, dass die Existenz der Deutschen Demokratischen Republik künstlich und wieder natürlich sei. Wenn man natürlich unter solchen Gesichtspunkten, unter Ausklammerung von Verbündeten, eine Außenpolitik betreibt, dann ist das ganz klar. Dann musste das im Herbst 1989 zu einer Situation führen, in der vor der Führung der DDR die Frau stand Kobadi. Es wurden Fehler in der Geschichte gemacht, die muss man bedauern, kann man nicht nur bedauern, die muss man bedauern, aber die von uns verlangen, dass wir uns dafür entschuldigen, die sollen sich erstmal dafür entschuldigen, dass über Jahrhunderte die Menschheit ausgebeutet wird, in Kriege gestürzt wird und die Menschheit heute noch ausgebeutet wird und bombardiert wird, sollen sich doch dafür entschuldigen. Warum suchen sie immer in unserer Geschichte einen Grund für Entschuldigung? Dafür haben wir uns nicht zu entschuldigen. Die haben sich zu entschuldigen. What's your name? Is it Jane? Would you mind sitting next to a silly old fool? Just that I'm tired of wasting my hours talking to trees, watching the flowers grow. Watching birds chasing bees, little boys scraping knees, even my tears have all dried. Can I sit by your side? Don't misunderstand me, just an old man with no place to go. And if you oblige me, sit here beside me, I'll tell you a story, a beautiful story that you might not know. Please don't go. Pardon me, Mr. Tree, I hope that I didn't offend you before. You were my friend, but I wanted much more. Now I'm back once again, just like always before. Watching birds chasing bees, little boys scraping knees, even my tears have all dried. when I sit by your side. Don't misunderstand me, just an old man with no place to go. If you oblige me, sit here beside me, I'll tell you a story, a beautiful story that you might not know. Ein familiärer Flashback mit Fischer und Göbel. Sonny und Cher waren das. Genau, der Mann ist ja gestorben. Hilft auch auf die nächste zu. Die Frauen haben überlebt. Hier sind Ashford and Simpson. Solid. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learn to trust, not run away. It was no time to play. We build it up. Build it up, build it up, and now it's solid. Solid as a rock. That's what this love is. That's what we've got. Somehow we managed, we had to stick together. You didn't bat an eye when I made you cry. We knew down the line we would make it better. Mit Fischer und Göbel. Und hier noch weitere Paare, die musikalisch und privat harmoniert haben. Ein Beispiel: Linda und Paul McCartney mit ihrer Band The Wings. Und Pola Roy und Judith Holofernes. Wir sind Helden. These four walls, inside forever. Never seeing no one nice again like you, mama, you, mama, you.

Flashback mit Fischer und Göbel, ein Problempaar. Genau, und ganz kompliziert wird es ja, wenn man gar nicht so richtig weiß oder über längere Zeit nicht wusste, sind sie nun Bruder oder Schwester, sind sie Mann und Frau oder gar beides. Hier sind die White Stripes. Consider it cheating now. Red hair with a curl, Miller roll for the flavor, and the eyes were beeping. Can't keep away from the girl. Two sides in my brain need a hell of a meeting. Can't think of anything to do. Yeah, my left brain knows that her love is fleeting. She just looking for something new. Yeah, said it once before, but it bears repeating now. Yeah. cheating now. The White Stripes im Marabu Flashback. Auch heute gilt kein Flashback ohne Bowie. Gübbel. Genau, und da wir Verwandte, Paare, Bruder, Schwester als Thema heute in diesem Flashback haben, sind wir auf David Bowies 1972er Album fündig geworden. Der letzte Titel auf diesem Album heißt The Bewley Brothers. So the story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. The will of a lie like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow, and their heads of brawn were nicer shorn, and how they bought their positions with saccharine and trust. And the world was asleep to our latent fuss. Sang the swell through the streets like the crust of the sun, the Bewley Brothers. In our wings that bark, flashing teeth of brass, standing tall in the dark. Oh, and we were gone, hanging out with your 12 men. We were so turned on by your lack of conclusion. Stone, he was wax, so he could scream and still relax. Unbelievable. And we frightened the small children away. And our talk was old, and dust would flow through our veins. And lo, it was midnight back at the kitchen door, like the grim face on the cathedral floor. The solid book we wrote cannot be found today. And it was stalking time for the moon boys, the Bewley Brothers. With our backs on the arch, and if the devil may be here, then we can't sing about that. So turned on, you thought we were bakers. And now the dress is hung, the ticket pawned, the factor max that proved the fact is melted down, woven on the edging of my pillow. And my brother lays upon the rocks. He could be dead, he could be not, he could be you. He's chameleon, comedian, Corinthian and caricature. Shooting up high in the sky, Bewley Brothers. In the feeble in the bad, Bewley Brothers. Blessed and cold, in the crutch hungry dark, was where we played our mark. Oh, and we were gone, kings of oblivion. We were so turned on in the mind war pavilion. And take me by, I'm starving for me gravy. Leave my shoes and door unlocked, I might just slip away. Strukturen sind wichtig, drum ist jeder Marabu-Flashback mit Fischer und Gübbel durch zwei Rubriken gezeichnet. Kein Flashback ohne Bowie und Brecht hat recht. Und für die Rubrik Brecht hat recht haben wir uns diesmal, da es ja um Paare geht, für den Ehesong entschieden. Brecht hat ihn für die Drei-Groschen-Oper geschrieben, 1928. Und da sollte McKeith die erste Strophe und Polly die zweite Strophe nach deren Hochzeit in angetrunkenem Zustand singen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Der Ehesong. Hauptsache ist, dass man auf alles einen Cognac nimmt und so einer Sache klar ins Auge blickt und schaut, ob diesem ganzen Kerzenzimt auch ein gesunder Sinn zugrunde liegt. Man ist versorgt, man hat eine Familie. Sonst hat man ja doch weder Fleisch noch Fisch. Man ist mal eben nicht so wählerisch. Am Morgen ist man dafür da noch frisch und kommt man heim, das Fleisch steht auf dem Tisch. Die Frau schenkt einem schließlich ihre Lilie. Da natürlich wäre es schön, wenn dann unser einer etwas tiefer schürfte, dass die Bindung nicht so flüchtig ist und man seine 2-3 Jahre damit rechnen dürfte. Denn wir sagen uns, in diesem traurigen Leben ist die Liebe immer doch das Sicherste doch. Und wir wissen ja, es wird sie nicht immer geben. Aber jetzt scheint der Mond über Soho noch. Jetzt kommt der Teil von Polly. Hauptsache ist, dass man der Wahrheit die Ehre gibt und nicht nach Sprit riecht, wenn man Liebste haucht, sondern dass ein Mann sie kräftig liebt und weiß, dass eine Frau viel Liebe braucht. Man ist jetzt Frau, man hat entsprechend Pflichten. Die Pflichten sind sogar mitunter schwer. Dann will man aber auch seinen Verkehr und regelmäßig und nicht nebenher. Das hat man schwarz auf weiß jetzt, bitte sehr. Da muss der Mann sich eben danach richten. Da natürlich wäre es schön, wenn dann auch die Liebe etwas mitzusprechen hätte, dass die Bindung nicht nur einfach tierisch ist und man sich auch menschlich hochschätzt und nicht nur im Bette. Denn wir sagen uns, in diesem traurigen Leben ist die Liebe immer das Sicherste doch. Und wir wissen ja, es wird sie nicht immer geben, aber jetzt scheint der Mond über Soho noch. Down on a bed. Allman Brothers im Marabu-Flashback mit Crazy Love. Brecht hat recht, kein Flashback ohne Bowie, große Persönlichkeiten. Ja, und zu einer anderen großen Persönlichkeit hat sich Erich Honecker in seinem Interview damals auch geäußert, und zwar wie folgt. Der Franz Josef Strauß war ein echter Bayer, und war natürlich bestrebt, in der deutschen Politik die entscheidende Rolle zu spielen. Und er war auch die entsprechende Persönlichkeit. Ja, dieses Zitat lässt mich ehrlich gesagt etwas ratlos zurück. Es waren wohl die falschen Persönlichkeiten am Werk. Wir haben jetzt die richtigen, die Gebrüder Kings of Leon. Wash and never stay. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly Chambers on the chain of mine. Your pistol, Molly Chambers on a change of mind. Molly Chambers on a change of mind. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. You want it, she's got it. Molly Chambers on a chain of mine. She's got your pistol. Molly Chambers on a chain of mine. Molly Chambers on a chain of mine. Kings of Leon im Flashback über Familien, über Eheleute und jetzt noch einmal die geballte Harmonie der Honeckers zum Thema Gorbatschow. So, wissen Sie, ich bin ja aufgrund von Einladung von Gorbatschow bin ich ja hier. Und daraus ergeben sich alle Fragen. Von Gorbatschow habe ich nicht erwartet. Er war ja verantwortlich für dieses ganze Szenario. Der Mann hat so viel zusammengelogen. Also ich hatte nie, ich hatte irgendwie eine Aversion gegen ihn. Mir gefiel dieses Geschwätz nicht, dieses Drumrum, dieses mal so, mal so. So, jetzt wissen wir auch, dass die Honeckers die einzigen waren, die Gorbatschow wirklich verstanden haben. Kann man so sagen. Und wir machen weiter mit harmonischen Klängen einer harmonischen Vereinigung der Bellamy Brothers. Long blonde hair, sky blue eyes. Yeah, that well-bred look is easy to recognize. Tailor dress fits so fine, and it adds up to the question on my mind. Honey, do you love as good as you love? Can you satisfy your mind like your body says? Blood red. But then again you shack. Soon you're bound to go. If I don't make my move right now, I may never know. Honey, do you love as good as you look? Can you satisfy your man like your body says you can? Judging from the cover, I'd love to read the book. Honey, do you love as good as you love? Judging from the cover, I'd love to read the book. Honey, do you love as good as you look? Honey, do you love as good as you look? I'm a flashback. Put a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all her boyfriends used to come and call. Why not come dancing? It's only natural. Another Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week, or for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. Sister should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they knocked down the party, my sister stood and cried. The day they knocked down the party, part of my childhood died, just died. There's a car park where the pally used to stand. My sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could, but if I asked her, I wonder if she would. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural. auch eine Band, die über lange Strecken von zwei Brüdern geprägt wurden, Ray und Dave Davis, in einem harmoniegeprägten Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Don't forget to dance mit den Carpenters, Bruder und Schwester, enden wir jetzt. Und kleiner Tipp, vergesst nicht gut zu essen. Wir machen das auch. Tschüss. You've been around. You almost put me at the top of the world.